So, lange haben Sie gewartet, denn es ist die aufwendigste Veranstaltung des diesjährigen Hafenfestes. Sie wissen, die Hafenfestmacher haben sich diesmal die Hollywood-Dramaturgie zu eigen gemacht. Fangen mit einer Explosion an und dann ganz langsam steigern. Das mit den Steigern hat nicht geklappt, das gab das Budget nicht her. Aber wir fangen mit einer Explosion an. Und zwar mit einer ganz schönen Nachricht. Es ist das erste Hafenfest seit Menschengedenken ohne Schützenfest. Ja, auch der Hübi reagierte auf diese Nachricht voller Mitleid. Was für Sie jetzt heißt, wenn Sie zur Hafenjam wollen, die ist heute Abend oben vor der Schifferbörse. Da ist die Hafenjam. Hier ist jetzt das Schützenfest mit der Sache, die ja durch den Ausfall des Schützenfests am Montagnachmittag leider auch ausfällt, der Seniorennachmittag. Immer montagsnachmittags auf dem Hafenfest war Seniorennachmittag. Den machen wir heute hier. Mein Name ist Heidelinde Weiß. Im Namen von Kapitän Peter Steuersand darf ich Sie ganz herzlich hier an Deck begrüßen zum Seniorennachmittag des diesjährigen Ruhrter Hafenfestes. Begrüßen Sie Sigi Brandenburg und seine Kapelle Franz Lambert an der Orgel, Klaus Großpiet, Heimplatzbeck, Oliver Türken, Bernd Rostblätter. Und wo ist der? Nein, da ist ein Schlagzeug. Hanjo Winkler aus dem Urlaub zurück, aus der Kur zurück. Hanjo Winkler aus der Sauerstoffkur zurück. Er kann die Schläge wieder hochheben und er wird einen gemütlichen Cha-Cha-Cha für Sie trommeln. Viel Vergnügen bei der extra Hafenfest-Jam, unser Seniorennachmittag. Viel Spaß, legt los! Ich muss noch weiterreden, es muss hier noch am Ton nachgeregelt werden. Es ist ja so, wir haben hier einen Wahnsinnsaufwand, weil einfach natürlich der elektronisch verstärkte Sound von Sigi Brandenburg und seiner Rentnerband abgestimmt werden muss mit den versammelten Hörgeräten. Das dauert ein bisschen, weil wir natürlich Fiebgeräusche nach Möglichkeit vermeiden wollen. Wir können es nicht ganz vermeiden, weil Ansgar Buschinski dabei ist. Aber ansonsten wollen wir das auf ein Minimum reduzieren. Auch Franz Lambert an seiner Orgel ist heute auf mehr oder weniger Taubstumm gestellt. Wie hoffentlich Sie auch. War das lang genug? Seid ihr soweit? Nein, Klaus, doch, ja! Klaus Heimplatzbeck entert die Bühne und nimmt seine Gitarre, kann ihm da vielleicht ein Zivildienstleister helfen. Ich höre nichts! Er kriegt die Gitarre hoch. So, jetzt aber. Herzlich willkommen zum Schützenfest auf der Mühlenweide. Gut, Schuss! Viel Vergnügen, Schuss. Gut Schuss, gut Holz.